Robust. Früher waren wir alle da und setzten uns gemeinsam Ziele. Der eine für den anderen, scheißegal was auch passierte. Schon damals zum Belever, da wir mit dem Feuer spielten. Für die anderen warst du krass, da wir niemals tolerierten. Das Scheiß war Toleranz, ihr wart niemals für mich da. Ihr habt immer nur gequatscht, also scheiß auf die Freundschaft. In den Zeiten stell ich klar, Freunde waren mir niemals weh. Es ist nicht die Hauptstadt und ihr keine Berliner. Ihr seid alles nur Kinder und baut auf Lügensandbogen. Eine Bombe reicht zu fetzen, wie die Amis den bekommen. Und was hab ich davon? Von euch an Spinnern gibt's so viele. So lass ich euch in Schulplan stecken. Kleine Kinder Playmobil, ey, so ist halt mein Stil. Und so bin ich nun mal. Am besten Fresse halten und komm einfach drauf klar. Doch wenn's nicht passt, da kann was sagen. Aus der Scheiße Battle wollte schon ein Grund, reicht mir ein Mikro, um die Schwulen Spaß zu boxen. Früher war noch alles cool, wir kifften, wollten zusammen Spaß haben. Doch die Zeit hat sich verändert, jetzt wird Scheißtag zum Standard. Ihr redet nur noch über die anderen und schaut nicht mehr auf euch selbst. Ihr labert den ganzen Tag nur Scheiße, setzt Gerüchte in die Welt. Ist es das, was euch gefällt? Ich halt den Kopf hoch, bleib real und schau nach vorn. Ihr seid alles kleine Fotzen, ihr seid für mich gestorben. Eure Art, die euch gibt, ist gefakte Diapolle. Eure Ignoranz und Kotzen HIV für euch gefotzen. Ich vertraue mir nicht mehr selbst. Warum sollte ich euch was schenken? Ihr seid alle schwule Toys, noch lange keine Gangster. Eure Art, die euch gibt, ist gefakte Diapolle. Eure Ignoranz und Kotzen HIV für euch gefotzen. Ich vertraue mir nicht mehr selbst. Warum sollte ich euch was schenken? Ihr seid alle schwule Toys, noch lange keine Gangster. Fickt euch, ihr Blender, jetzt gibt's ein Double Fuck für Wichser. Auf deine Scheiße ist geschissen und deine Mutter fängt an zu kiffen. Dein Vater ist eine Schlampe, deine Schwester putzt die Wohnung. Krass getreu wie ein Rattengift, was dich zum Abkacken bringt. Alles ist royal, doch die Welt dreht sich weiter. Voller Eifer, ignorant, zeigt jeder, was er kann. Ob groß oder klein, Zeilen schreiben ist der Alltag. 24 Stunden lang, egal ob es offen oder nüchtern. Wenn Gerüchte durch die Städte flüstern, dann heb ich nur die Faust. Im Namen von MT und HIV. Eure Art, die euch gibt, ist gefakte Diapolle. Eure Ignoranz und Kotzen HIV für euch gefotzen. Ich vertraue mir nicht mehr selbst. Warum sollte ich euch was schenken? Ihr seid alle schwule Toys, noch lange keine Gangster. Eure Art, die euch gibt, ist gefakte Diapolle. Eure Ignoranz und Kotzen HIV für euch gefotzen. Ich vertraue mir nicht mehr selbst. Warum sollte ich euch was schenken? Ihr seid alle schwule Toys, noch lange keine Gangster. Gangster. Gangster. Gangster.